Um mich herum? Fremde Gesichter, rauchende Männer, verschüttetes Bier auf dem Marmortisch, Geschrei und Gekreische überall, nebenan die Tanzmusik. Da sollte ich schlafen, hatte meine neue Freundin gesagt. Ach, gutes Kind. Du hast eine Ahnung von meinem Schlaf. Er ist scheuer als ein Wiesel. Ich beschloss, an die Saaltür zu gehen und einen Blick in den Tanzsaal zu erhaschen. Ich musste auch mein schönes Mädchen tanzen sehen. Aber ich fühlte plötzlich, wie unendlich müde ich vom stundenlangen Umherirren war und blieb sitzen. Und da schlief ich auch schon. Schlief gierig und dankbar. Und träumte. Klarer und hübscher, als ich seit langem geträumt hatte. Ich saß und wartete in einem altmodischen Vorzimmer. Zuerst wusste ich nur, dass ich bei einer Exzellenz angemeldet sei. Dann fiel mir ein, dass es ja Herr von Goethe war, von dem ich empfangen werden sollte. Leider war ich nicht als Privatmann hier, sondern als Korrespondent einer Zeitschrift. Das störte mich sehr. Außerdem beunruhigte mich ein Skorpion, der soeben versucht hatte, an meinem Bein hochzuklettern. Ich hatte mich zwar gegen das kleine schwarze Kriechtier gewehrt und meine Hosenbeine geschüttelt, wusste aber nicht, wo es jetzt steckte und wagte nirgends hinzufassen. Auch war ich nicht ganz sicher, ob man mich nicht aus Versehen statt bei Goethe bei dem braven Verseschmied Mattheson angemeldet hatte, den ich aber im Traum mit Gottfried August Bürger verwechselte, denn ich schrieb ihm die wollüstigen Gedichte an Molly zu. Ach, Molly, wie wundervoll weich, musikalisch, abendlich. Ja, Molly würde ich gerne begegnen. Wenn ich nur nicht im Auftrag dieser verwünschten Redaktion dagewesen wäre. Mein Unmut stieg mehr und mehr und übertrug sich allmählich auch auf Goethe, gegen den ich mit einem Mal alle möglichen Bedenken und Vorwürfe hatte. Es kann ja eine schöne Audienz geben. Der Skorpion dagegen, wenn auch gefährlich, war doch vielleicht nicht so schlimm. Möglich, dass er irgendetwas mit Molly zu tun hat. Eine Art Bote von ihr oder ihr Wappentier. Ein schönes, gefährliches Wappentier der Weiblichkeit und der Sünde. Doch da riss ein Diener die Tür auf. Und da stand der alte Goethe, klein und sehr steif, und blickte mir mit kaltem Ministerblick entgegen. Natürlich, mit einem dicken Ordensstern auf seiner Klassikerbrust. Vermutlich denkt er, er regiert und kontrolliert noch immer die Welt von seinem Weimarer Museum aus. Nun, ihr jungen Leute, ihr seid ja wohl mit uns und unseren Bemühungen recht wenig einverstanden, wie? Wir jungen Leute sind in der Tat nicht mit Ihnen einverstanden, alter Herr. Sie sind uns nämlich zu feierlich, Exzellenz, und zu eitel und wichtigtuerisch und zu wenig aufrichtig, vor allem das. Zu wenig aufrichtig. Der kleine alte Mann ruckte mit dem Kopf wie ein alter Rabe und sein harter, amtlich gefalteter Mund entspannte sich in einem entzückenden kleinen Lächeln. Und mir fiel auf einmal das Gedicht ein, Dämmerung senkte sich von oben. Und dass dieser Mann und dieser Mund es sei, aus dem die Worte jenes Gedichtes gekommen waren. Und am liebsten wäre ich vor ihn hingekniet. Dämmerung senkte sich von oben. Schon ist alle Nähe fern. Doch zuerst emporgehoben holden Lichts der Abendstern. Alles schwankt ins Ungewisse. Nebel schleichen in die Höhe. Schwarz vertiefte Finsternisse. Widerspiegelnd ruht der See. Also der Unaufrichtigkeit zeigen Sie mich. Wollen Sie sich nicht näher erklären? Oh, sehr gerne. Sie haben, Herr von Goethe, wie andere große Geister, die Fragwürdigkeit und Hoffnungslosigkeit des Menschenlebens deutlich erkannt. Die Herrlichkeit des Augenblicks und sein elendes Verwelken. Dies Verurteiltsein zum vergänglichen, niemals vollgültigen, ewig dilettantischen. Kurz, die ganze Aussichtslosigkeit und brennende Verzweiflung des Menschseins. Sie haben das alles selbst gefühlt und sich immer wieder dazu bekannt. Und dennoch haben Sie mit Ihrem ganzen Leben das Gegenteil gepredigt, haben Glauben und Optimismus kundgetan, haben sich und anderen einen Sinn unserer geistigen Anstrengungen vorgespielt. Sie haben die Stimmen der verzweifelten Wahrheit abgelehnt und unterdrückt in sich selbst, ebenso wie in Kleist und Beethoven. Sie haben jahrzehntelang so getan, als sei das Anhäufen von Wissen, von Sammlungen und das Schreiben von Briefen, als sei ihre ganze Weimarer Altersexistenz tatsächlich ein Weg, um den Augenblick zu verewigen, den sie aber doch nur mumifizieren konnten. Das ist die Unaufrichtigkeit, die wir ihnen vorwerfen. Da muss Ihnen die Zauberflöte von Mozart wohl recht sehr zuwider sein, junger Freund. Erlauben Sie... Was unterstellen Sie mir? Die Zauberflöte stellt das Leben als einen köstlichen Gesang dar. Sie preist unsere Gefühle, die doch vergänglich sind, wie etwas so Ewiges und Göttliches. Sie stimmt weder dem Herrn von Kleist noch dem Herrn Beethoven zu, sondern predigt Optimismus und Glauben oder etwa nicht. Aber ja doch, weiß Gott, wie Sie gerade auf die Zauberflöte verfallen sind, die mir das Liebste auf der Welt ist. Aber Mozart ist nicht 82 Jahre alt geworden. Und er hat nicht in seinem persönlichen Leben diese Ansprüche an Dauer, an Ordnung, an steife Würde gestellt wie Sie. Er hat sich nicht so wichtig gemacht. Er hat seine göttlichen Melodien gesungen und ist früh gestorben, arm und verkannt. Dass ich 82 Jahre alt geworden bin, mag immerhin unverzeihlich sein. Mein Vergnügen daran war indessen geringer, als Sie vielleicht denken. Sie haben recht. Mich hat stets ein großes Verlangen nach Dauer erfüllt. Ich habe den Tod immer gefürchtet und bekämpft. Ich glaube, der Kampf gegen den Tod, das unbedingt und eigensinnige Leben wollen, ist der Antrieb, aus dem heraus alle hervorragenden Menschen gehandelt und gelebt haben. Dass man am Ende dennoch sterben muss, das, mein junger Freund, habe ich mit 82 Jahren ebenso bündig bewiesen, wie wenn ich als Schulknabe gestorben wäre. Wenn es zu meiner Rechtfertigung dienen kann, möchte ich dies noch sagen. In meiner Natur war viel Kindliches. Viel Neugierde und Spieltrieb, viel Lust zum Zeitvergeuden. Nun, da habe ich eben etwas lange gebraucht, bis ich einsah, es müsse des Spielens einmal genug sein. Während er dies sagte, lächelte Goethe ganz durchtrieben, geradezu schlingelhaft. Seine Gestalt war größer geworden, die steife Haltung und die krampfhafte Würde waren verschwunden. Und die Luft um uns her schien mir plötzlich voll von lauter Melodien, lauter Goethe-Liedern. Ich hörte deutlich Mozarts Veilchen und Schuberts Füllest wieder Busch und Tal heraus. Goethes Gesicht war jetzt rosig und jung und glich bald dem Mozart, bald dem Schubert wie ein Bruder. Und der Stern auf seiner Brust bestand aus lauter Wiesenblumen. Eine gelbe Primel blühte froh und feist aus der Mitte hervor. Mein Junge, du nimmst den alten Goethe viel zu ernst. Alte Leute, die gestorben sind, muss man nicht ernst nehmen. Wir Unsterblichen lieben den Spaß. Der Ernst, mein Junge, ist ein Angelegenheit der Zeit. Er entsteht, so viel ich dir verraten, aus einer Überschätzung der Zeit. Ja, in der Ewigkeit aber gibt es keine Zeit. Die Ewigkeit ist bloß ein Augenblick. Gerade lange genug für einen Spaß. Nun war offenbar kein ernstes Wort mehr mit dem Mann zu reden. Vergnügt und gelenkig tänzelte er auf und ab und ließ die Primel aus seinem Stern bald wie eine Rakete herausschießen, bald klein werden und verschwinden. Wenigstens hat dieser Goethe es nicht versäumt, tanzen zu lernen. Er kann es wundervoll. Da fiel mir der Skorpion wieder ein. Oder vielmehr die verführerische Molly. Sagen Sie, ist Molly nicht da? Molly? Ja, Molly. Er nahm eine kostbare, samtene Dose von seinem Tisch und hielt sie mir unter die Augen. Da lag ein winziges Frauenbein auf dem dunklen Samt. Ein entzückendes Bein, im Knie ein wenig gebogen, den Fuß nach unten gestreckt, spitz auslaufend in die zierlichsten Zehen. Ganz verliebt streckte ich die Hand aus und wollte das kleine Bein an mich nehmen, aber so wie ich zugreifen wollte, schien das Spielzeug sich mit einem winzigen Ruck zu bewegen. Das ist ja der Skorpion! Das reizende Skorpionchen. Er hielt es mir ganz nahe vors Gesicht, sah mich danach verlangen, sah mich davor zurückschaudern. Und genau dieser Zwiespalt von Begehren und Angst schien ihm großes Vergnügen zu machen. Er war nun wieder ganz alt geworden. Uralt. 1000 Jahre alt mit schneeweißem Haar. Und sein welkes Greisengesicht lachte in sich hinein. Ein heftiges, abgründiges Greisenlachen.